Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, Donnerstagnacht. Kurz nach 1 Uhr, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk. Schön, dass ihr auch da seid. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Und das heißt, dass ihr hier anrufen könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. Die Telefonnummer kostenfrei für euch, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, und es geht los mit Frank. Und Frank ist 42. Guten Morgen, Frank. Hallo Domian, schön, dass ich mal mit dir sprechen kann. Freut mich. Um was geht's bei dir, Frank? Ja, ich wollte einfach mal über Partnerbörsen mit dir sprechen, wie einfach das heutzutage ist, ja, eine Frau kennenzulernen und auch ins Bett zu kriegen. Ah, über eine Partnerbörse? Ja, richtig. Erzähl, wie machst du's? Ja, ich sag mal, ich sehe einigermaßen gut aus. Vielleicht ist das schon die Eintrittskarte und ja, mein Ziel ist an für sich schon eine feste Beziehung, da sehne ich mich schon nach. Mhm. Ich hatte in den letzten anderthalb Jahren auch 2, 3, 4 Versuche, ja. Da ist halt in der Kennenlernphase gescheitert. Aber du hattest schon mal eine längere feste Beziehung? Die letzten Beziehungen, die war eine Einjährige, eine Dreijährige und eine Zehnjährige, das waren so die letzten. Ah ja, na immerhin 10 Jahre. Und ja. Und ja, es ist einfach erschreckend einfach und ja, ich verstehe die Frauen manchmal auch nicht, ne? Dass die, ich schreibe die Frauen da gezielt an, ja. Dass ich eine Liebschaft, Affäre oder wie auch immer was suche. Ja. Und man wird mit der Zeit dann auch irgendwann egoistisch. Also da gibt es dann nicht mehr irgendwo einen Kaffee trinken im Café, da geht es dann gleich zu dir oder zu mir, ne? Ah. Und das machen die mit, die Frauen? Ja, das machen die mit. Ich sag mal, ich habe natürlich auch ein schönes Ambiente, das lockt vielleicht ein bisschen. Ja. Das und wissen die vorher ja nicht, aber. Doch, man tauscht sich schon aus mit über E-Mail, mit Bildern oder wie auch immer. Ne? Also dann schreibst du die Frauen an und dann gibt es, wie lange dauert das denn vom Anschreiben, bis dass dann eine Frau bei dir auf der Matte steht? Das kann eine Stunde sein, wenn so um die Ecke wohnt, das kann auch mal eine Stunde dauern. Eine Stunde? Ja, das heißt, wenn du Bock hast und schnellen Sex haben willst, gehst du ins Netz, schreibst auf welcher Plattform auch immer. Domian, ich erschrecke mich manchmal vor mir selber. Mittlerweile hat man da ja eine Auswahl, sag ich mal so, von aktuellen Frauen, ja, vielleicht 50. Da braucht man nur noch eine SMS schreiben und dann sind die eine Stunde später da. Ne? Ich glaube, dass ganz viele Männer oder Jungs sich jetzt beneiden. Bei vielen geht das nicht so leicht. Bist du besonders geschickt oder bist du besonders hübsch oder woran liegt das? Ja gut, das Aussehen hängt sicherlich damit zusammen. Ne? Ja. Ich habe da jetzt mittlerweile auch schon mal ein bisschen Taschengeld mit verdient. Ne? Wie bitte? Das funktioniert also auch. Wie, ne? Was? Du lädst die Frauen ein und sagst, ja, Sex ja, aber du musst ja was hinblättern? Ja, richtig. Das ist überwiegend, ich sag mal, wenn mir eine Frau gefällt, ich schreibe natürlich auch E-Mails, aber ich habe auch jeden Tag 20, 30 E-Mails in meinem Briefkasten und da schreibe ich dann schon mal das Passende zurück, ne? Für ein kleines Taschengeld. Und was ist ein kleines Taschengeld? Ich sag mal 50 Euro, wenn die Frau zu mir kommt. Und das machen die Frauen? Und umgekehrt nehme ich natürlich ein bisschen mehr, wenn ich jetzt zu einer Frau nach Köln fahren muss oder wohin, wenn ich da mal zu einer Frau fahre, dann lasse ich mir das natürlich auch bezahlen, das Spritgeld. Ne? Also aber ein bisschen mehr als das Spritgeld wahrscheinlich. Bist du so ein Callboy mittlerweile? Nein, das wäre übertrieben. Das sind schon, ja, das ist nicht der Regelfall. Das ist vielleicht bei jedem 10. Mal oder so der Fall. Gehen wir mal das letzte Jahr zurück. Also ein Jahr. Wie viele Frauen hattest du in diesem Jahr? Über 100 auf jeden Fall. Boah. Hört sich übertrieben an, ist aber so. Ja, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, mein Gott, was für ein Aufschneider. Ich habe auch schon überlegt, ja, ob das vielleicht so eine kleine Sexsucht schon geworden ist. Ne? Ja, das glaube ich schon. Man könnte ja auf sein Repertoire zurückgreifen irgendwo, aber da hat man oftmals gar keine Lust zu. Ne? Wenn es denn stimmt, was du mir gerade erzählt hast mit dem Geld, ist das natürlich eine krasse Sache, dass die Frauen dir noch Geld bezahlen. Was sind das für Frauen? Sind das Frauen, die sonst so eher Schwierigkeiten haben, einen Mann abzukriegen? Das ist schwer zu sagen. Das zieht sich da auch durch alle Schichten durch. Ne? Das ist von einer Ärztin über Anwältin, über normale Hausfrau und Mutter. Was weiß ich, viele Frauen, die waren 22 Jahre verheiratet, haben vielleicht in ihrem Leben erst 1, 2 Männer gehabt. Und Andererseits, dann komme ich, dann ist das interessant für dich. Andererseits kann es ja auch sein, dass die eine oder andere Frau das auch so als Thrill empfindet, da ein bisschen Geld hinzulegen. Mit Sicherheit, ja. Also ja, gebe ich dir recht. 100 Frauen oder vielleicht noch mehr in einem Jahr ist Sucht, finde ich. Ich finde aber auch, dass dass sich das ganze gesellschaftliche Verhalten verändert hat. Leute, die diese Partnerbörsen, neue.de oder wie immer die auch heißen, nutzen und kennen, die trennen sich viel schneller. Man ist also gar nicht mehr kompromissbereit. Ja gut, aber du machst es ja auch mit. Du schwimmst ja mitten im Strom mit. Sicher, klar. Ja. Kannst du dich denn überhaupt noch auf eine längere Geschichte, könntest du dich überhaupt noch einlassen? Oder ist der Reiz? Also ich kann sagen, natürlich bin ich eine Hallodri im Moment, aber wenn die richtige kommt, dann, ich kann auch von mir sagen, in einer festen Partnerschaft bin ich zum Beispiel noch nie fremdgegangen, ne? Also durch das Bedürfnis auch nicht danach. Bist du denn so in dem Leben, wie du es jetzt führst, froh und zufrieden? Bin ich mir nicht sicher. Ja. Die sehen mich schon nach einer festen Partnerschaft, das gebe ich zu, ne? Aber vielleicht ist dann dieser Weg über eine solche Börse oder über Börsen zu gehen nicht der gerade klügste Weg. Vielleicht muss man das auf andere kann Weise sein, machen, auf sein, konventionellere Weise, weiß ich dafür nicht. Dafür ist es einfach viel zu interessant. Ich sollte das vorhin, die der Regie sagten, nicht erwähnen. Ich bin gerade auch dabei, das Ganze mal schriftlich niederzuhalten. Ja. Das wird ein Bestseller werden, glaube ich. Das heißt, was ich noch nicht erlebt habe. Also eine ganze Menge erlebt. Was war denn das Schrägste oder Kurioseste, was du mit Frauen erlebt hast? Prominente kennengelernt. Wir wollen aber jetzt keinen Namen nennen. Nein, um Gottes Willen. Ja. Das war zum Beispiel, das war eine der schönen Geschichten. Ich sag mal, da hat mich eine Frau ohne Profil angeschrieben, also ohne Profilbild, wandert normalerweise sofort in den Mülleimer, diese Mail, weil uninteressant, wenn man so eine große Auswahl hat. Mhm. Und ich habe dann trotzdem zurückgeschrieben, weil die sich wirklich Mühe gegeben hat mit der Mail. Und die hat mir dann auch meine private E-Mail-Fotos geschickt, das war voll der Kracher gewesen. Ne? Eine Blondine aus Köln. Und ich bin dann nach Köln gefahren und das war zwar eine einmalige Sache, aber das war eine Moderatorin, auch eine Kollegin von dir. Eine blonde Kollegin aus Köln. Ja. Wer mag das wohl sein? Verheiratet? Nein, keine weiteren Hinweise. War dann auch eine einmalige Sache. Ne? Ja, aber ja. Es gibt also auch Prominente, die da ja mal aus dem Alltag natürlich vielleicht entspringen möchten. Und man hört es ja immer wieder. Sowas dann nutzen, ne? Ich versuche mir dich gerade vorzustellen. Du sagst, dass du attraktiv bist. Was machst du im Leben? Was bist du vom Beruf? Ich fahre LKW, aber nur um Geld zu verdienen. Ne? Ich sag mal, ich war jahrelang selbstständig, in einer ganz anderen Branche tätig, hatte eine große Pleite hinter mir und jetzt muss ich halt, ich muss Geld verdienen. Ne? Deswegen fahre ich LKW. Ja. Und deshalb triffst du dich auch ab und zu mit Frauen, die das auch noch bezahlen. Ne? Ja, sicher, klar. Ja. Was soll ich dir wünschen? Vielleicht mal die richtige Frau. Ja, vielleicht, ich wünsche dir die richtige Frau natürlich. Und vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, dass das in Richtung Sucht geht, was ich vermute, dass du einfach mal versuchst, das ein bisschen runterzufahren, ob du das allein noch kannst, ob das funktioniert. Sonst bist du irgendwann seelisch durch in 10 Jahren. Und dann funktioniert gar nichts mehr mit der Liebe, glaube ich. Ich hoffe, dass du nicht recht hast. Also das wünsche ich mir natürlich auch. Ja, ich habe so viele Freunde erlebt im Laufe meines Lebens, die auch so extrem heftig drauf waren. Das ist immer schlimm ausgegangen, weil die irgendwann überhaupt nicht mehr fähig waren, sich auf einen Menschen langsam einzulassen. Was wahrscheinlich auch, womit die Frauen, weil es wird ja viel gelogen auf diesen Partnerbörsen und ich sag mal, ich bin ehrlich, ne? Ich schreibe direkt an, was ich will und formuliere das auch richtig, da freuen die sich auch drüber. Ne? Ich sag mal, vielleicht ist das auch der Weg, warum sie das überhaupt machen. Vielleicht, ne? Guter Trick übrigens. Ja. Ja. Frank, schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich fand's auch toll, und mit dir mal zu reden. Ja, ich wünsche dir die richtige und damit du etwas in ruhigere Gewässer kommst. Okay. Alles Gute. Herzlichen Dank. Gerne, tschüss. So, 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt. Hier ist Jim. Jim ist 17. Guten Morgen, Jim. Guten Morgen, Domian. Hi. So, du rufst mich an, warum? Also momentan geht es mir physisch gar nicht so gut, weil ich halt ziemlich viel nachdenken muss, weil meine Lebensgeschichte an sich ist schon ziemlich krass, also das glaubt mir auch nicht jeder. So, das fing mit 6 Jahren an, da wurde halt erkannt, dass ich herzkrank bin. Mhm. So. Mit 6 Jahren. Dann, ich hatte eine Verwucherung, sprich, mein Blut ist nicht mehr richtig durch den Körper geflossen. Mhm. Und das wurde dann halt 6-mal operiert am offenen Herzen. Als kleiner Junge, als Kind? Ja, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 und 17. Oh. Und mit 11 Jahren habe ich dann Herzschrittmacher bekommen. Was ja Wahnsinn ist, das kriegen ja eigentlich erst ältere Menschen. Ja, davon geht man ja meistens aus. Meistens, ja. Mhm. Weil ich hatte zuvor eine neue Herzklappe bekommen, eine künstliche, weil hätte ich auf ein neues Herz, also eigentlich hätte ich auf ein neues Herz warten müssen. Ja. Es hätte dann aber bis zu einem Jahr gedauert. Ja. Da haben sie dann sich halt dafür entschlossen, mir eine künstliche Herzklappe einzupflanzen. Ja, und du hast gerade am Anfang gesagt, dir geht es im Moment nicht so sehr gut. Ja, halt, wie du wahrscheinlich selber hörst und die anderen auch, ich habe ein unheimliches Problem mit meiner hohen Stimme, aber es liegt damit zusammen, dass ich jetzt letztes Jahr im November auch im Krankenhaus war und da ich Makoma-Patient bin, also Blutverdünner nehme, sollte ich eigentlich ja nur eine Mandeloperation kriegen, habe aber 5-mal nachgeblutet, sodass ich dann 1,5 Monate im Krankenhaus lag und seitdem ist meine Stimme halt unheimlich hoch, meines Erachtens nach. Achso, und die war vorher tiefer? Ja, schon auf jeden Fall. Wobei ich dir gerade sagen muss, ich finde es gar nicht so dramatisch schlimm hoch. Also, ja, das sagen mir viele auch, nur halt mich selber belastet. Dich belastet das. Ich habe schon Probleme, mich irgendwo zu bewerben, weil ich bin jetzt auch vor 3 Monaten mit meiner Freundin zusammengezogen. Also, die Stimme klingt für mich sehr jung, aber nicht unbedingt, dass sie jetzt mädchenhaft klingt oder so. Wirklich nicht. Ja. Besteht denn die Chance, dass sich das wieder regeneriert mit der Stimme? Ja, ich gehe mal davon aus. Also, es wäre sehr schön. Wenn die so bleiben würde, würde es mich wahrscheinlich weiterhin noch ärgern, aber ich hoffe, dass es dann besser wird. Ja. Nur halt, Was macht das Herz denn im Moment? Ja, das Herz läuft ganz gut. Also pocht gerade sehr schnell, weil ich schon sehr aufgeregt bin. Ja, ist klar, das ist normal. Ja, also ich habe gerade halt mit meiner Freundin eine von deinen älteren Sendungen gehört und dann hat halt ein 21-jähriger Junge halt über seinen Vater gesprochen, der wohl beim Eishockeyspiel einen Herzinfarkt erlitten hat. Ich erinnere mich, ja. Da musste ich dann unheimlich daran denken, also mein Vater, der ist 2007 gestorben, der hatte Lungenkrebs, ja, hat halt 2 Jahre damit gelebt und das erste Jahr war eigentlich noch ganz gut, nur halt im zweiten wurde es dann halt schlimm, da war er dann gar nicht mehr zu heilen. Das heißt, es wurde immer trauriger. Ja, und dann ist er im Krankenhaus in meinen Arm gestorben und ich konnte nichts machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das Schlimmste ist dann für meine Mutter so. Die steht daneben und sieht, wie ihr Mann stirbt. Die waren 18 Jahre verheiratet und ich als Sohn kann da nichts machen. Ja. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch eine 15-jährige Schwester. Ja. Dann hast du aber mit deinen 17 Jahren schon eine ganze Menge hinter dir. Einmal deine eigene Krankheitsgeschichte mit den vielen Krankenhausaufenthalten und dann hast du so jung schon deinen Vater verloren. Ja, und ein Jahr später, also am 23. Dezember 2008, ist mein Opa dann noch gestorben. Da war dann am Weihnachten seine Beerdigung. Also ihr habt das volle Kanne abbekommen, ne? Aber voll. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Also ich sehe meinen Vater eigentlich wie aus dem Gesicht geschnitten. Also so, ich habe unheimlich viele Gene von ihm. Und das ist schon ziemlich schwierig für mich, weil ich hatte schon mit halt Leuten darüber geredet, nur mir war halt gerade danach, weil ich deine Sendung gehört hatte und dann auch wieder unheimlich darüber nachdenken musste. Und meine Freundin, die schläft gerade, die wollte ich auch nicht unbedingt wecken. Also, wollte ich mir mal deinen Rat anhören oder wie du darüber denkst, weil... Was meinst du jetzt konkret, worüber ich denke? Ja, also ich weiß nicht. Also mir geht's halt einfach gerade ziemlich beschissen, die gesamte Situation. Weil das kommt dann alles wieder hoch. Ich konnte es zwar teilweise verarbeiten, aber nicht komplett. Und das belastet mich halt so unheimlich. Kann man sagen, die Gesamtsituation belastet dich. Da sind immer noch die schlimmen, traurigen Erinnerungen an den Tod deines Vaters. Ja, natürlich. Das da und... Dann ist das mit der Stimme, was dich belastet. Ja, sehr. Sehr? Dann ist das mit dem Herz, ja. Das ist so einigermaßen okay. Ja, also damit komme ich eigentlich ganz gut klar, außer dass ich keinen Leistungssport machen darf. Lass mich zu dem Herz noch was fragen. Kannst du so, wie das jetzt ist, damit... alt werden oder muss man irgendwann noch mal operieren? Ja, natürlich, gerade durch den Herzschrittmacher wurde mir doch im Krankenhaus gesagt, dass ich dadurch wahrscheinlich noch älter werde als manch andere. Achso, ich dachte, dass irgendwann dann doch das Herz irgendwie ausgetauscht werden muss oder so. Das, nee, also das, ja, das schon. Also die Herzklappe wird dann mit 40 nochmal ausgetauscht und jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kriege ich halt einen neuen Herzschrittmacher. Okay, das ist ja ein kleiner Eingriff, ne? Der Herzschrittmacher. Ja, da bin ich dann 2 Wochen oder so im Krankenhaus, also nichts Großes. Mhm. Lebst du denn noch bei deiner Mutter? Nee, also ich bin, das ist auch so eine Sache, also ich bin vor 3 Monaten mit meiner Freundin zusammengezogen, weil sie kommt aus gutem Elternhaus und ihre Eltern kamen halt nicht damit klar, dass wir zusammen sind. Zuerst waren halt Sympathien da, wir kamen ziemlich gut miteinander aus die ersten Monate, also wir sind jetzt seit 1 Jahr und 8 Monaten zusammen. Ja. Und dann haben die, also die haben halt immer Arbeit vor ihre Kinder gestellt, die hatten noch einen anderen Sohn und ihr neuer Mann, also der Stiefvater von meiner Freundin, der hat einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Ja? Ja, ich verstehe. Aber, und die sind halt, die sind weg, weil die haben verstanden, denen geht's, die stellen Arbeit vor ihre Kinder. Ja, also jetzt wohnt ihr beiden zusammen, ihr versteht euch gut und ist dein Verhältnis zu deiner Mutter denn auch noch nach wie vor gut? Ja, natürlich, also damals habe ich das so gesehen, halt meine Schwester, die kam dann noch in die Pubertät und dann hat es halt jeden Tag richtig gerasselt, wir hatten immer richtig viel Ärger. Mhm. Also wenn ich jetzt zu meiner Mutter gehe oder wenn die mal eine Stunde hier ist, dann ist das so wie eine Stunde Therapie irgendwie, also nicht gut für die Seele. War deine Mutter damit einverstanden, dass du in eine eigene Wohnung ziehst? Ja, gerade halt wegen der Situation meiner Freundin, weil die wurde halt, also die haben gesagt, sie leiden so. Ja. Und nach 2 Tagen haben sie die Schlösser ausgetauscht vom Haus. Ach du je, also eine riesen. 4 Tage später sind sie 3 Wochen nach Thailand geflogen, wo wir eigentlich mit sollten. Ah ja, ja. Gehst du noch zur Schule? Ja, also ich gehe jetzt zur Abendschule. Ich war vorher auf einem Berufskolleg. Ich habe eine Klasse übersprungen. Ja. Ich war auch in der 7. und 8. Klasse auf der hochbegabten Schule. Ah. Aber das hat dann halt, ist dann halt alles total kaputt gegangen, als mein Vater gestorben ist. Also da habe ich jetzt auch nur meinen Hauptschulabschluss gemacht, weil ich bin so abgesagt. Also bei mir ging dann echt gar nichts mehr. Meine Schwester ist auch sitzen geblieben. Konntest du denn damals direkt nachdem dein Vater verstorben war, überhaupt wieder in die Schule gehen oder hast du das Pause? Das ist in den Sommerferien gewesen. Ach so. Am 9.7. Ja. 2007. Also mitten, die ersten beiden Wochen der Sommerferien ist es dann passiert. Ja. Und da waren dann halt, klar, die Sommerferien waren gelaufen und dann nach der Schule, also ich habe es bis heute noch nicht richtig verkraftet. Weißt du, wenn man so jung ist, du warst da ja 15 erst, ne, als der Vater gestorben ist. Du sagst, er ist in deinen Armen gestorben. Ja, das war halt, der war halt zu Hause und der hat halt, einmal die Woche hatte der immer Wasser in der Lunge. Und dann ist halt nachts ins Krankenhaus, also ich habe zur Konfirmation eine PlayStation 3 bekommen und mein Vater, der hat dann halt mitgespielt, also da zugeguckt. Also wir haben den auch schon gepflegt und dann war ich halt bis morgens um 6 Uhr oder so wach. Dann habe ich ihm noch seine Stutzstrümpfe angezogen und dann hat er mir halt zugeguckt bis morgens ein bisschen. Der konnte nachher nur noch im Sitzen schlafen, weil er halt solche Schmerzen hatte. Ja. Er konnte gar nicht mehr im Liegen schlafen. Als er dann gestorben ist und du warst ja dabei, wie du gerade gesagt hast. Oder? Ja, also nein. Und dann wurde er ins Krankenhaus gebracht und da waren halt meine Freundin und ich bei mir zu Hause. Also da waren wir noch nicht zusammen, da kannten wir uns schon aber schon. Und ja, dann hat halt meine Mutter angerufen, dass ich dann ins Krankenhaus kommen soll. Und dann bin ich so circa 11:45 da gewesen an dem gesagten Tag. Und dann hat meine Mutter schon gesagt, dass sie nicht weiß, ob mein Papa das überlebt. Und dann, als er dann gestorben ist, wie hast du denn diesen Moment empfunden? Diesen Moment, das war halt, wir waren 8 Leute, seine Schwester, seine Mutter war da, mein Cousin, meine Cousine. Ja, halt so die engsten Verwandten, wir waren halt da und er lag auf Intensivstation. Wie hast du das empfunden, als er seinen letzten Atemzug gemacht hat? Also, ich konnte das nicht so richtig realisieren, das war wirklich wie in so einem schlechten Film. Einfach wie in so einem Film, wo man sich denkt, da muss jetzt noch ein Happy End kommen. Oder es geht irgendwie noch weiter dann, ne? Ja. Und dann ging es doch nicht weiter, weil dann hat er mich halt nochmal, hat er die Augen nochmal aufgemacht, hat meine Hand gedrückt, hat nochmal einmal tief eingeatmet und dann, bevor das sein Puls runter auf Null ist, haben wir dann auch die Geräte ausstellen lassen. Wie alt ist dein Vater geworden, Jim? 45. 45, So, jetzt rufst du mich heute an, weil du gerade gesagt hast, es geht rundherum alles irgendwie nicht gut. Da ist immer noch der Schock, dass der Vater tot ist und du hast denn als junger Mann, hast das miterlebt, als ganz junger, ganz junger Mensch noch, dann die Sache mit der Stimme. Ich habe auch gerade gehört, dass du auch Tränen in den Augen hattest, dass du davon erzählt hast. Ja, also ich bin jetzt gerade auch schon ziemlich am Zittern, weil das nimmt mich halt schon alles noch sehr mit. Das glaube ich. So, deswegen möchte ich, dass wir dieses Gespräch jetzt hier auf dem Sender, so vor allen Leuten, jetzt beenden. Du wirst jetzt von einer sehr netten Frau angerufen. Das ist meine Mitarbeiterin, die Heide. Ich finde, dass du dir, und da wird Heide dich sicher gleich gut beraten, dass du dir eine Hilfe suchen sollst. Eine professionelle Hilfe. Einen Psychologen, einen Psychiater. Müssen wir mal gucken, was das Beste ist. Ja. Damit du ein bisschen mehr wieder auf die Beine kommst und das auch alles verarbeiten kannst, was da an schlimmen Dingen passiert ist mit in deinem Leben in der letzten Zeit. Ja. Ja, also da verspreche ich dir, dass du jetzt von uns eine gute Beratung bekommst und den Rest musst du dann selbst anpacken, aber da habe ich keine Bedenken bei dir, dass du es schaffst. Natürlich. So. Und was die Stimme anbelangt, möchte ich nochmal sagen, das ist keine Vertröstung oder ich will es nicht einfach nur zum Trost sagen. Das finde ich noch in einem Rahmen, wo das noch okay ist. Ja. Und wenn die Hoffnung jetzt besteht, dass sich das wieder ein bisschen angleicht und rauer wieder wird, so wie früher, dann wäre das Problem ja schon mal vom Tisch. Also es ist im Moment nicht so, dass du daran verzweifeln solltest, glaubst du mir wirklich. Du klingst noch immer wie ein junger Mann, wie ein sehr junger Mann, aber immerhin wie ein Mann und das finde ich wichtig. Ja. Ja? So, mein Lieber. Jetzt legst du bitte auf und du wirst von der Heide, meiner Mitarbeiterin, zurückgerufen. Gut, ich danke dir. Alles Liebe, Jim. Ja, tschüss. Tschüss. Und schon geht's weiter mit Roswitha. Und Roswitha ist 64. Guten Morgen, Roswitha. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir, Roswitha? Reden. Und zwar geht's darum, ich habe die seinerzeit bei der Bettina Böttinger erlebt und du hast gesprochen davon, dass du also in die Wochentage in Farben denkst. Ja. Und ich habe zum Beispiel, heute haben wir Freitag und ich habe gelb heute angezogen, weil das habe ich behalten, du hast das nur, glaube ich, diesen Wochentag erwähnt, in gelb denkst, in Freitag. Ja. Und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, welche Farben die anderen Tage haben. Das würde ich gerne wissen. Vielleicht also, läuft demnächst einheitlich Deutschland rum in Farben des Domians. Also man nennt dieses Phänomen, also man nennt die Menschen, die so ticken, Synästhetiker. Ja, ich habe es eben gehört, ich kannte das nicht. Ja, das ist auch nichts Besonderes, aber es haben einige Menschen und bei mir macht sich das. Gehört. Bei mir macht sich das so deutlich, dass ich Wochentage und Zahlen in Farben denke. Mhm. Manchmal auch, wenn ich klassische Musik höre, dass ich verschiedene Ton- und Tonabfolgen, dass die farblich in Erscheinung treten in meinem Gehirn. Toll. Und dann hast du Rottöne in ganz hell oder wie und Dunkeltöne? Nee, so einfach ist es nicht. Das ist dann schon eher gemischt. Aber einfach erklären kann ich das mit den Tagen. Also der Freitag heute ist gelb. Das ist ganz ich, klar. Ja, dann Samstag. Der Donnerstag ist richtig grün. Ich schreibe mit. Sag mal, Donnerstag ist grün. Donnerstag ist grün. Ja, Donnerstag ist grün. Lass mal Montag anfangen. Fangen wir Montag an. Montag ist ein gräulicher Ton. Genau. Jetzt geht mein Kuli leer. Augenblick mal eben. das darf nicht wahr sein. Jetzt, wenn man ins Fernsehen kommt, sowas. Ja. Naja, ist wieder da. Montag in Grau. Also ein dunkleres Grau. Dunkles Grau. Ja. Dienstag. Braun. Braun, eine sehr schöne Farbe. Ja, Mittwoch. Mittwoch ist rötlich. Rötlich, knallig oder rot? Nee, rotbraun eher, so rot-braun, ein Rostbraun. Ja. Ja. Okay. Und der Donnerstag ist grün. Donnerstag hatten wir schon mal grün. Der Freitag gelb. Da ist gelb. Der Samstag so silbrig. Silbrig, eieiei, wie feierlich. Und der Sonntag ist in der Tat weiß. Sonntag, wie heißt der Sonntag? Ja, das ist dann... Ja, du hast jetzt weiß an, du hast jetzt heute Feiertag schon. Nein. Ja, ist für dich schon Wochenende, ist schon Feiertag. Ich beachte das gar nicht so sehr. Ich habe das so von klein auf so im Kopf gehabt und war erstaunt, als ich irgendwann mich mit Leuten unterhalten habe darüber, dass das nicht alle so haben. Ja. Aber offensichtlich haben das nicht alle so. Nee, also ich finde das ganz interessant. Welches ist denn deine Lieblingsfarbe, würde ich jetzt mal gerne wissen. Blau. Blau? Blau. Mhm. Kommt überhaupt in keinem Tag vor. Nicht so richtig, ja. Mhm. Kommt in keinem Tag vor. Ja. Seltsam. Und das ist deine Lieblingsfarbe. Ja. Vielleicht gerade deswegen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Meinst du dann dein neues Buch, das heißt doch der Gedankenversteher oder Gedankenleser? Ja. Kommen da auch irgendwie diese Tage drin vor oder nicht? Nee, so in dem Sinne nicht. Ist das mehr ein Roman oder was? Genau, ist das? Ganz genau. Ein Roman. Ja. Mhm. Wie heißt das Buch genau? Ja, der Gedankenleser. Gedankenleser. Ja. Das würde ich mir gerne holen. Rosita, das waren die Fragen zu den Farben, ne? Genau. Ja. Und mehr Fragen habe ich eigentlich nicht. Ich fand es sehr schön, dass wir beide Ruhe geredet haben. War nett, ja. Vielleicht begegnen wir uns mal irgendwo in Köln. Genau, das wäre nett, wenn du auch eine... Du bist ein kölsches Mädchen. Ja, irgendwann hört es. Aber Adenauer hatte auch einen leichten kölschen Einschlag genau. in seiner Sprache. Alles Gute wünsche ich dir, Rosita. Danke. Tschüss. Nett. Tschüss. Ciao. Sandra, 22. Guten Morgen, Sandra. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Sandra. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um ein Thema, was nicht unbedingt ganz lustig ist. Es geht um eine Essstörung. Ja. Und was für eine Essstörung hast du? Was für eine Essstörung ist das? Also im Moment ist es Bulimie. Ich habe schon ziemlich jede Essstörung, die es so gibt, durchgemacht und auch die ganz ausgefallenen. Was sind die ganz ausgefallenen? Also vor 2 Jahren hatte ich zum Beispiel Night Eating Syndrom. Was ist das? Das ist, also übersetzt wird es das nächtliche Esssyndrom. Ich habe nicht wo verstanden. Man in der Nacht aufwacht, so alle 2 Stunden oder so und dann Fressanfälle hat. Also man wacht in der Nacht auf, immer wieder und frisst sich dann, Fressanfälle, kann man sagen. Ja. Und was macht man dann? Behält man das in sich oder erbricht man das wieder? Naja, ich habe zu dem Zeit noch nicht Bulimie gehabt, dadurch habe ich es nicht erbrochen. Aber es gibt auch Leute, die es dann erbrechen. Und was hast du da in der Nacht gegessen? Also ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, das sind ganz normale Fressanfälle mit Schokolade und was alles im Kühlschrank ist, quer durch die Bahn, alles, was in die Hände kommt. Und das kam alle 2 Stunden in der Nacht vor? Ja, genau. Das habe ich ungefähr 1,5 Jahre lang gehabt. Ich verstehe dich so schlecht. Was hast du 1,5 Jahre gehabt? Das habe ich ungefähr 1,5 Jahre gehabt, ja. Und ich habe in diesen 1,5 Jahren am Tag ungefähr 4 Stunden geschlafen, maximal. Mhm. Weil ich ab einer bestimmten Uhrzeit dann auch nicht mehr schlafen gegangen bin, um nichts zu essen. Mhm. Das heißt, wenn die Nacht vorbei war und du warst mehrfach in der Nacht auf und hast dir den Bauch voll gegessen mit Süßigkeiten und allen möglichen Sachen, musst du dich doch morgens furchtbar unwohl gefühlt haben. Ja. Bitte? Schon, ja. Ja. Du bist 22 Jahre alt, du sagst, du hast viele Formen der Essstörungen schon hinter dir. Wir haben gerade über eine gesprochen, dann bist du im Moment bulimisch erkrankt, das heißt, du erbrichst das wieder, was du zu dir genommen hast. Mhm. Gab es auch Phasen, wo du schlichtweg fast nichts gegessen hast, also magersüchtig warst? Vom Gewicht her war ich noch nicht magersüchtig, also mein geringstes Gewicht war 50 auf 1,63. Das ist noch nicht magersüchtig, das ist ein BMI von 18,5. Ja, meine Frage war aber, gab es auch eine Phase, wo du einfach nichts mehr gegessen hast oder fast nichts mehr? Ich hatte Bulimia Non-Purging, das heißt, ich habe gegessen, also Fressanfälle gehabt und zwischendurch gefastet, also zwischendurch nichts gegessen. Ah ja. Und im Moment ist es die reine Bulimie? Im Moment ist es die reine Bulimie, ja. Und also ich bin auch in Therapie seit einigen Jahren. Aber und dadurch ist auch dieses Night-Eating-Syndrom weggegangen. Ja. Nur. Du sagst das immer so schnell dahin. Wie heißt das Night-Syndrom? Night-Eating-Syndrom. Night-Eating. Also Nacht-Ess-Syndrom, ja. Mhm. Wie lange bist du? Du bist 22 Jahre alt. Wie lange hast du das schon? Seit 6 Jahren. Seit wie viel? 6 Jahren. 6 Jahren. Mhm. Und du bist in einer Therapie, sagst du? Ich bin jetzt auch in einer Therapie, ja. Aber dennoch schafft es die Therapie nicht, dich gänzlich davon zu lösen, von dem Problem. Ja, also ich bin jetzt einmal schon extrem froh, dass ich in der Nacht wieder schlafen kann. Das ist so viel wert. Die ersten Male, wie ich durchschlafen habe können, bin ich mit einem ganz breiten Grinsen, also Ich bin halt wirklich von einem Ohr zum anderen gelächelt in der Sekunde, wie ich aufgewacht bin, wie ich gemerkt habe, dass ich durchgeschlafen habe. Das war das größte Geschenk überhaupt. Nur, dass es halt dann tagsüber ja trotzdem so war, dass ich halt extrem viel gegessen habe. Das war dann praktisch dieses Binge-Eating. Ja, also, aber und das heißt, die Therapie schlägt nicht wirklich rundherum an. Nicht rundherum an. Ich weiß jetzt auch, warum ich dich nicht so ganz gut verstehen kann. Du hast einen Dialekt, einen Akzent. Kommst du aus Österreich? Genau. Ah, dann ist das noch besser einordnenbar für mich. Wie viel wiegst du im Moment? Im Moment, darf ich es über den BMI sagen? Bitte? Ich habe einen BMI von 25 momentan. Also ich bin knapp, also Grenze Normalgewicht, Übergewicht. Ja, sagst du mal, wie viel du wiegst? 66. Mhm. Auf 1,63. Ja, das geht ja noch. Dennoch, jo, dennoch, ich bin nicht zufrieden, aber... Dennoch ist das eine schwere Erkrankung, die du hast, die dich wahrscheinlich komplett auch aus deinem Leben herausschlägt, oder? Aus dem normalen Leben. Oder hast du einen normalen Alltag? Ich habe schon einen normalen Alltag, aber es ist halt zum Teil so, dass ich ja den Nachmittag mit der Krankheit verbringe. Und den Vormittag? Uni. Zum normalen Leben, wir haben gerade Sommer gehabt, gehört auch in Urlaub fahren. Warst du in Urlaub? Ich war im Urlaub, ja. Und ich war sogar mit meinem Mädchen in Urlaub. Nur, ja. Mit einem Mädchen, also mit einer Freundin? Nein, mit Mädels von mir, also Mädchen, ja. Also mit 6 also, Mädchen ja. Aus meinem Freundeskreis. Und das war dann in der Zeit genauso? Ja, es war reduziert, aber es war auch dort, ja. Wissen die anderen das? Großteils nicht. Also, dass ich Bulimie habe, weiß keiner von denen. Dass ich Probleme mit dem Essen habe, weiß einer von ihnen. Das heißt, du hast diesen Urlaub auch im permanenten Stress verlebt? Du hast deine Fressattacken heimlich machen müssen? Und hast dann heimlich dich auch erbrechen müssen? Genau. Oder du hast vor den anderen reichlich gegessen? Und hast dich dann verdrückt irgendwie auf die Toilette und hast es erbrochen wieder. Mhm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das schon so professionell machst, dass das kaum auffällt. Ja, könnte man so sagen. Wie erbrichst du? Musst du dir den Finger in den Hals stecken oder schaffst du Nein, das? Nein, muss ich, ja. Nein. Musst du? Mit Finger, ja. Mit Finger. Hm. Wie soll es weitergehen? Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwie davon mal wegkomme. Ich finde es auch, also ich habe auch deshalb bei dir angerufen, weil ich dich so bewundernswert finde, ganz ehrlich. Vielen Dank. Du bist ein ganz großes Vorbild für mich. Ja. Und ich möchte das halt auch irgendwann nochmal schaffen, was du geschafft hast. Du weißt meine Geschichte, ne? Ja. Mhm. Das geht natürlich nur mit eisernem Willen und auch mit Entschlusskraft. Ja. Die hätte ich prinzipiell, glaube ich, schon. Weil ich weiß eben auch aus der eigenen Erfahrung, dass einen diese Erkrankung zerstören kann. Ja, kann sie. Und wenn man nicht früh genug die Notbremse zieht, kann man kaputt angehen. Mich macht nachdenklich, wenn du schon so lange in einer Therapie bist. Gut, die Nachtgeschichten sind dadurch weggegangen, aber du leidest ja nach. Wie oft erbrichst du am Tag? Das kommt ganz drauf an, wie viel Stress ich habe. Also das ist eine Bandbreite von nur 3-4 Mal in der Woche bis 4 Mal am Tag. Verstehe. Das ist sehr heftig. Und wenn man nach so vielen Jahren der Therapie das noch nicht, wenn man das immer noch nicht in den Griff bekommen hat, ist naja, die Therapie habe ich jetzt 2,5 Jahre. Naja, immerhin, das ist schon lange. Das ist schon lange. Hast du denn das Gefühl, bist du gut aufgehoben bei dieser? Absolut, ja? Total. Ja. Hast du denn für dich das Gefühl, dass du Fortschritte machst in dieser Therapie? Also ich kann erstmal so sagen, ich glaube vom Rundherum, von dem, wie ich die Welt sehe und wie ich mit mir selbst klarkomme, auf jeden Fall. Das Essen, ja, also, was das Nachtnächtliche betrifft, auf jeden Fall. Ja. Die Mulimie ist halt da. Aber ich frage es nochmal, weil ich alles Mögliche schon gehört habe. Du sprichst in der Therapie doch das Essproblem auch immer an. Doch. Ich bin auch deshalb in Therapie. Ja, okay. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit einem essgestörten Menschen, der eine Therapie machte, aber in der Therapie alle möglichen Sachen erzählt, aber nicht seine Essstörung. Das ist natürlich fatal. Das bringt es nicht unbedingt. Ja. Was sagt, ist es eine Frau oder ein Mann, mit dem du die Therapie machst? Ein Mann. Ja. Ich kann mit Frauen gar nicht reden. Ja. Was gibt er dir für eine Perspektive? Was sagt er? Wie soll es weitergehen? Was meint er? Also, wir haben da jetzt noch nicht wirklich geredet, wo es dahin weitergehen soll. Also, ich denke, ich werde weiter bei ihm in Therapie gehen und mich bemühen. Weißt du, Sandra, es gibt natürlich, das weißt du ja auch, es gibt nicht den ultimativen tollen Ratschlag, wie man aus dieser Hölle rauskommt. Den gibt's einfach nicht. Du machst es schon richtig, du hast ja einen Therapeut gesucht, du fühlst dich bei dem Therapeuten wohl. Dennoch leidest du nach wie vor darunter. Das, was ich aus meiner Erfahrung schildern kann, ist natürlich nicht auf alle Menschen übertragbar. Nämlich, dass ich das alleine dann geschafft habe. Dennoch glaube ich, auch wenn man es alleine schafft oder mit einem Therapeuten zusammen, geht es wirklich nur mit ganz großer, rigoroser Einstellung sich selbst gegenüber. Das ist das Grundsätzliche, was ich dir sagen kann. Es gibt natürlich tausend kleine Tricks und Tipps, wie man sich auch vielleicht am Anfang überlisten kann, dass man nicht viel Essen zu Hause hat, dass man sich für ich habe faktisch kein Essen zu Hause. Ja, genau. Also das muss ich ja gar nicht erzählen. Da gibt's zum Beispiel, das weißt du auch alles. Ja. Aber der Rest ist die Entscheidung. Und die Entscheidung für das Leben. Das war mir irgendwann klar. Entweder entscheidest du dich für das Absinken, wohin auch immer, oder du entscheidest dich zu leben und nach vorne zu schauen. Für die Liebe, für den Beruf, für all das, was dir Spaß macht. Denn das macht alles keinen richtigen Spaß, wenn man in diesem Gefängnis sitzt. Du studierst, ja. Sagst du, was möchtest du werden irgendwann? Irgendwann nochmal? Ärztin? Ärztin, ja. Toll. Naja. Ja, ist doch, ich nehme an, dass das schon dein Wunsch und Traumberuf ist. Das stimmt schon, ja. Aber weil du sagst, fürs Leben entscheiden, das hat mich auch so schockiert, weil ich habe ein Patenkind und dessen Mutter weiß an und für sich immer schon von meiner Essstörung und hat das jetzt auch dann mitbekommen vom Erbrechen. Und dann hat sie gemeint, naja, ich will aber, dass die Kleine noch was von dir hat. Und ich habe mir gedacht, ja. Das könnte man so ausdrücken. Also es war dann irgendwie das erste Mal, dass das irgendwie dieses, ja, ich weiß, dass das aufs Kalium geht. Und ja, das ist ein guter, dass das Herz geht. Und eigentlich ein guter Satz. Ich will, dass die Kleine was von dir hat. Und nicht, dass du in ein paar Jahren tot bist. Ja. Man bewegt sich, wenn man sich zu sehr gehen lässt in dieser Erkrankung, irgendwann sehr nah an der Grenze des Todes. Ja. Liebe Sandra, ich glaube, es bringt nichts, wenn ich dir meine Psychologin noch gebe, denn du bist ja recht gut versorgt. Ja, das glaube ich auch. Nein, das war vor allem auch das mit dir sprechen, was ich kann dir nur von meiner Seite nochmal sagen, dass du dich für das Leben, für das Licht entscheiden musst. Denn das ist alles Dunkelheit, in dem du da im Moment lebst und agierst. Wobei ich mir wirklich denke, also vom restlichen Leben von mir klappt es einfach wirklich mittlerweile total gut und ich verstehe es auch gar nicht, warum ich das tue, weil ich hätte keinen Grund dazu. Du hättest keinen Grund dazu, was zu tun? Zu erbrechen? Also ich wenn ich es vergleiche mit meinen Freunden, habe ich ein wirklich ganz tolles Leben. Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Irgendwie ist irgendwo ein Manko. Und ich glaube, aus diesem Manko heraus entsteht dieser Sog. Hast du einen Freund? Hatte ich noch nie, nein. Hattest du noch nie? Nein. Also ich hatte so 3 Tagesbeziehungen ab und an einmal. Bist du... Aber einen Freund hatte ich noch nie. Ja. Bist du vielleicht lesbisch? Würde ich mir wünschen, nein. Nein. Wie kommt es, dass du noch keinen Freund hattest? Wie erklärst du dir das? Ich bin irgendwie unfähig, mich zu verlieben. Warum? Ich habe keine Ahnung, warum ich unfähig bin, mich zu verlieben, aber... Hast du mit der Liebe... Es gab auch schon Jungs, die was von mir wollten und mit denen ich dann ein paar Mal ausgegangen bin, aber ich fühle dann einfach irgendwie... Nicht das, was ich fühlen sollte. Aber auch bei Frauen nicht. Also. Hast du irgendwann in deinem Leben eine schlimme Erfahrung mit Sexualität gemacht? Nein. Bist du sicher? Nee, ganz sicher. Ja. Ich schaue hier gerade auf meine Uhr, liebe Sandra. Ich würde gerne mit dir sehr lange reden. Ich finde das sehr interessant, mit dir zu sprechen. Aber du weißt, ich habe hier einen zeitlichen Rahmen. Mhm. Okay. Ich glaube, die Grundaussage ist rübergekommen, was ich dir sagen kann. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es bergauf ginge bei dir. Sehr. Wirklich. Ich auch. Ja. Ich auch. Dann verabschieden wir beide uns jetzt. Ich sage Dankeschön. Und ich sage schöne Grüße in das schöne Wien. Oder aus Österreich. Ja, ich kommst du aus Wien überhaupt? Ich hab jetzt ja. Mal so Wien. Ah ja. Ja, das war aber ein Zufallstreffer jetzt. Nach Österreich, nach Wien. Alles Gute, alles Liebe, Sandra. Gut. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Helmut 77, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Guten Morgen, Helmut. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich rufe dich an, weil eine Tochter dich angerufen hatte über ihren Vater in der neuen Partnerschaft und sie war unsicher. Deine Tochter hat dir angerufen? Nein. Eine Tochter hatte bei dir angerufen, ja. Über ihren Vater gesprochen. Ja. Und ich bin sozusagen die andere Seite. Ja. Ich habe meine Frau 6 Jahre gepflegt. Ja. Die hatte einen Gehirntumor. Ja. Die Leute sagen mir, ach, wie hast du das gemacht? Das wäre ganz schrecklich. War nicht schrecklich, sondern in so einer Pflege entsteht auch eine ganz neue Intimität. Das glaube ich, ja. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ja. So, dann ist meine Frau im letzten Jahr gestorben. Mhm. Eigentlich hat sie länger gelebt, als man ihr prognostiziert hatte. Mhm. Und ich hatte auch in der Zeit einen Kontakt mit einer Frau, deren Mann den gleichen Tumor hat. Mhm. Mhm. Und wir hatten die gleiche Ärztin und hatten darüber Kontakt und auch über den Hospizdienst. Ja. Und nun sind wir uns, nachdem unsere Partner gestorben sind, näher gekommen. Mhm. Und ich lebe sozusagen jetzt ein zweites Leben. Ja. Näher gekommen heißt, dass ihr euch angefreundet habt? Wir haben uns angefreundet. Wir machen viele, viele Dinge zusammen. Mhm. Ich habe ja auch Nachholbedarf. Ja. In diesen ganzen 6 Jahren konnte ich ja überhaupt nichts unternehmen. Ja. Ist es so, dass du dich in diese Frau, kann man das sagen, sogar verliebt hast? Ja. Also wir waren zusammen auf einer Reise und da sagte uns eine Teilnehmerin, ihr seid ja miteinander verliebt. Ach so, das hat man also von außen schon gesehen. Hat man von außen gemerkt. Ist die Frau in dich auch verliebt? Ja. Ja. Sie ist 14 Jahre jünger als ich. Ja. Und das ist natürlich jetzt so mit 77 ist das anständig, ne? Der Altersunterschied meinst du, oder? Na, nicht nur der Altersunterschied, sondern eigentlich sagt man ja, nun, du bist 77, du hast dein Leben gelebt. Ja. Nun sei man zufrieden, was gewesen ist. Aber es ist sozusagen ein neuer Aufbruch. Es ist ein neuer Aufbruch und ein großes Glück für deinen Lebenslauf, finde ich. Genau. Finde ich schon. Genau. Du hast Kinder. Ich habe 2 Töchter. Ja, die sind erwachsene Frauen. Sind erwachsene Frauen, sind aber beide allein. Was sagen die denn zu der Entwicklung? Also die eine sagt, ach, die ist nett, aber du musst mit ihr klarkommen. Mhm. Finde ich ganz realistisch, nicht? Ja, absolut, ja. Und die andere ist so ein bisschen distanziert. Was glaubst du, was der Grund ihrer Distanz ist? Ich weiß es nicht, Domian. Vielleicht so ein bisschen Eifersucht. Oder vielleicht auch so ein Gedanke, das ist nicht schicklich, die Mutter ist noch gar nicht so lange tot. Ja, sowas. Vielleicht auch. Mhm. Und das sind natürlich Gedanken, die uns beide bewegen. Mhm. Auch meine Partnerin und mich. Die Partnerin hat auch Kinder? Ja, die hat 3 Kinder. Und wie ist da die Situation? Also, sie hat 4 Enkel. Und die Kinder, ihre Kinder haben mich voll akzeptiert. Ah ja. Und auch die Enkel. Also wenn ich hinkomme, dann laufen die auf mich zu und strahlen. Was ja wunderbar ist. Es ist wunderschön, Domian, aber es ist immer wieder die Frage, in dem Alter... Darf man das? Schickt sich das? Das, ich sag dir mal, Helmut, verdammt nochmal, das schickt sich sehr, finde ich. Das finde ich schon. Ihr macht doch nichts Schlechtes, ihr macht nur Gutes. Du hast dich liebevoll um deine Frau gekümmert, all die Jahre, sie um ihren Mann. So, ja. Und wenn ihr beide euch jetzt trefft und miteinander klarkommt und ihr noch schöne Jahre verbringt miteinander, was ist daran verwerflich? Gar nichts. Meinst du? Ja. Das Schöne ist, uns beide übertrifft ja immer wieder eine Traurigkeit in bestimmten Situationen. Klar, klar. Wir waren also zusammen unterwegs, auch in Israel. Mhm. Und da gab es Situationen, also da überfiel mich eine ganz tiefe, tiefe Traurigkeit. Mhm. Ich heulte und sie wusste sofort, was los ist. Mhm. Und umgekehrt genauso. Vergleichst du manchmal die neue Frau mit deiner Verstorbenen? Nein, nein. Das trennst du, das sind ganz verschiedene Welten. Wir haben uns auch gesagt, wir wollen nicht über unsere Partner reden, was natürlich doch immer wieder mal passiert, aber dass wir gesagt haben, das ist die Vergangenheit. Wie kam es, dass diese tiefe Traurigkeit gerade während der Reise in Israel hervortrat bei dir? Du, wir waren in einer Kirche und in einer wunderschönen Akustik und da war eine Gruppe, die hat gesungen. Und na, wenn ich jetzt sage, es war wie im Himmel, dann ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war alles voller Harmonie. Ich verstehe, und das kann das natürlich auslösen. Und dass in man nicht dem Moment überfällt einen diese Traurigkeit. Die Gedanken an die verstorbene Frau, an das Leid. Das, was gewesen ist. Ja, genau. Und es war ja auch nicht immer leicht, diese Pflege. Wie lange warst du verheiratet mit deiner Frau? Wir hätten in diesem Jahr unsere goldene Hochzeit gehabt. War es eine gute Ehe? Doch. Mhm. Mit allen was Normales Problemen, in der Zeit. Ja. Die auch immer wieder auftauchen. Ne? Wie würdest du das denn einschätzen, wenn du jetzt mit deiner verstorbenen Frau darüber reden könntest? Was würde sie sagen? Wie würde sie deine Lage beurteilen? Ja, Domian, also ich sage oft zu ihr, ich sage, guck mal, ich lebe jetzt mein zweites Leben. Mhm. Und auch während der Pflege hatte ich immer wieder so die Gedanken, also wir wussten, dass es eine Krankheit zum Tode ist. Mhm. Das hatte man uns von Anfang an gesagt, dieser Gehirntumor, dass der zum Tode führt und dass es da keinen Ausweg gibt. Ja. Und ich hatte so die Vorstellung, wenn das zu Ende ist, dann kaufe ich mir eine Flugkarte und fliege einmal um die Welt. Aber das hast du ihr nicht erzählt. Doch, wir haben darüber gesprochen. Ach so, ja. Und was wir haben darüber, wir haben uns auch immer wieder, es war das die Sache, also sozusagen, also nach 3 Jahren dieser Pflege, zog sie sich immer weiter zurück. Was hat sie denn da gesagt, als du das vorgeschlagen hast oder so formuliert hast? Da hat sie das akzeptiert. Aber dann kam die Zeit, wo wir eigentlich nicht mehr uns also sprachlich aufgrund verständigen konnten, sondern nur noch mit Augen, mit Körperkontakt. Mhm. Also sie sprach nicht mehr. Ich glaube ja. Und das war ganz schrecklich? Ich glaube ja, wenn es die Toten gibt, wenn es ein Weiterleben gibt, dann sind die Toten weise. Das glaube ich. Und infolgedessen glaube ich, dass deine Frau es dir von tiefstem Herzen gönnt. Ich habe ihr Bild hier hängen und ich sage sie auch immer wieder, bist du damit einverstanden? Und was für ein Gefühl hast du, was sie antwortet? Und dann habe ich das Gefühl, dass sie sagt, ja, es ist so, ist in Ordnung. Was willst du mehr? Sei dankbar, dass du es hast und genieße es. Ja, nur verstehst du, Domian, auf der anderen Seite denke ich immer, was denken denn die Leute, wenn so ein alter 77-Jähriger nochmal ein neues Leben beginnt? Helmut, was schert dich die Meinung der Leute? Da hast du auch recht. Die Leute, die nett sind, die gönnen es dir. Und die, die es dir nicht gönnen, die sollen dich gar nicht interessieren. Weißt du? Wunderbar. Ja. Alles so. Und jetzt grüß deine Liebste von mir. Danke. Und macht's euch schön. Danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Freitemennacht heute. Ihr könnt euch zu jedem Thema hier bei mir melden. Übrigens 1.51 Uhr gerade. Und hier ist Edith. Edith ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Edith. Ich hoffe, du verstehst mich. Sehr weil gut. Ich sehe dich ja nur. Und also das Folgende ist eigentlich, es ist schon eine ganz, ganz gravierende Angelegenheit. Das heißt, dass ich habe mit 16 Jahren einen jungen Mann kennengelernt, auch lieben gelernt. Ja. Und der ist mit 18 Jahren beim Bundesgrenzschutz ist er schwer verunglückt. Das heißt, er hatte also die haben da irgendwie eine Nachtübung gehabt und da ist er hinten auf dem Mannschaftswagen gesessen und der Fahrer ist verunglückt, eine Böschung runtergefahren und mein Freund und mein Mann hat also die Munitionskiste ins Kreuz bekommen und ist aufgrund dessen hat er eine Querschnittslähmung vom Brustwirbel an. Und ich hatte damals schon im Krankenhaus angefangen zu arbeiten, zu lernen und kam dann zum Dienst und habe nur den Namen gelesen, also ein Unfall und der Wegwerschnitt ist gelähmt. Aber ich konnte ja damit eigentlich noch gar nichts anfangen in dem Alter. Das war einfach nur zu jung. Jetzt habe ich ihn aber geliebt und habe nur gedacht, den kannst du gar nicht verlassen. Und dann war der ein Jahr weg gewesen in Duisburg in dieser Unfallklinik. Wir haben uns ab und zu schon mal gesehen, weil war halt nicht so einfach, dahin zu fahren. Ja. Und ja, dann kam halt die Frage, dass ich habe ihn einfach geliebt. Ja. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich überhaupt gar keine richtige Ehe führen kann, dass ich gar keine Kinder bekomme und halt auch alle die Probleme, die man hat dann als Behinderter im Rollstuhl. Und jeder hat mir abgeraten eigentlich. Aber du hast ja keine großen Gedanken gemacht, weil du so sehr verliebt warst in diesen jungen Mann. Richtig. Ich fand es auch eigentlich, dass ich dann ihn irgendwie verraten würde irgendwie. Ich habe gedacht, oh Gott, das schaffst du doch alles. Wo liegt das Problem? Dann habt ihr geheiratet. Wir haben geheiratet, ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Ich war 19 Jahre verheiratet. 19 Jahre? Ja. Nur nach 3 Jahren, also wie wir geheiratet haben, da war ich 21. Und nach 3 Jahren habe ich angefangen, irgendwelche Depressionen zu bekommen. Also mir ging es einfach schlecht. Heute kann ich das schon, ich weiß jetzt heute auch wirklich warum. Lass mich kurz fragen. Diese Ehe war eine platonische Liebe. Ja. Weil ihr keine Sexualität leben konntet aufgrund seiner Behinderung. Richtig. Da war gar nichts möglich. Nee, eigentlich nichts. Also, nichts. Nichts. Ja, das klingt schon eigenartig, weil manch einer kann das nicht verstehen, aber kann mit solchen Sachen einfach auch leben. Es geht. Aber offensichtlich ging es dann doch nicht so ganz gut bei dir, weil Nein. du krank wurdest. Richtig. Ich war also psychisch schwer, schwer krank mit Selbstmordgedanken. Ich war auch in der Klinik, war da 6 Wochen, habe ich da auf der geschlossenen gelegen. Und jetzt kam also dazu, dass die Ärzte mir immer gesagt haben, ja, es könnte daran liegen, an der Behinderung meines Mannes. Nur das habe ich einfach nie wahrhaben wollen. Ich habe es immer weggeschoben, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Was erzählen die dir für einen Blödsinn? Ja, weil ich weiß, Leute, die Depressionen haben, die werden auch von der Außenwelt irgendwie, das ist doch gar nichts. Was willst du denn? Nach wie vor ist das leider immer noch so. Ich finde das furchtbar. Und ich fand diese Zeit, es war für mich die Hölle auf Erden. Also ich kann das heute auch wieder nachvollziehen. Und ich bin glücklich darum. Ich habe also dann, wie gesagt, nachdem nur mal ganz kurz noch, Bin ich aber wieder zu meinem Mann zurück. Mhm. Dann ging das immer auf und ab und auf und ab. Und irgendwann habe ich gedacht, vielleicht gehst du doch, um mein Leben zu retten. Mhm. Ja. Und ich habe als Einzige, was ich nie gemacht habe, ich habe nie mit meinem Mann eigentlich über den Grund gesprochen. Ja, aber dann, als ihr euch dann getrennt habt, die Trennung ging von dir aus. Ja. Und hast du ihm dann gesagt, warum du gehst? Nein. Bereust du das heute? Richtig. Das ist das, was ich bereue. Das heißt, ich bin wieder verheiratet, bin aber auch nicht so zufrieden mit der Ehe. Ich meine, Problem hat jeder, aber es ist nicht so. Ist diese Reue, diese Gedanken, die du an früher, das liegt ja nun schon viele Jahre zurück, ist das der Grund deines Anrufes? Eigentlich ja. Ja. Weil ich möchte, ich habe dem Mann nie mehr gesprochen. Das muss ich nochmal sagen. Lebt er noch? Der lebt noch. Ja. Der ist jetzt 64 Jahre alt und wir haben uns nur mal von Weitem schon mal gesehen, weil ich wohne hier im dörflichen Gegend, im Oberbergischen. Er wohnt in der Nähe von Köln. Als ihr euch damals getrennt habt, hat er doch bestimmt eine Frage gestellt, warum, oder hat er auch nicht die Frage gestellt? Ihr seid wortlos auseinandergegangen? Im Grunde genommen ja. Wahrscheinlich, weil er es aber auch weiß. Ich denke mal, dass aber... Er wird es wissen, Edith. Ich würde gerne mal... Aber den Wunsch, den ich heute habe, den ich also schon oder schon lange habe oder immer habe, mit ihm mal darüber zu reden, warum das eigentlich auseinandergegangen ist. Tut es dir so im Nachhinein auch wirklich so leid, dass du ihn hast einfach so sitzen lassen, ohne ihm eine Erklärung zu geben? Sowieso. Ich meine, auch vom Bild her hat mir das furchtbar leid getan. War es denn sonst so ein gutes Verhältnis, was ihr miteinander hattet? Ja. Ja. Also so geistig, platonisch funktionierte das durchaus gut. Ja. Weißt du denn, wie der Mann heute lebt? Ja. Alleine oder wieder mit einer Partnerin? Ja, der hat halt leider nochmal, was heißt leider? Ich habe also auch noch eine Tochter, aber nicht mit meinem damaligen Mann, sondern mit der Neue. Ja, klar. Die hat also eine sehr gute Beziehung zu diesem Mann, das kommt auch noch dazu. Deine jetzige Tochter hat mit deinem ehemaligen Mann eine gute Beziehung? Ja. Ach, ja. Wie ist denn der Kontakt entstanden? Die hat also immer mal gefragt und dann ist er halt auch mal dahin gefahren und der wollte ja eigentlich auch gerne Kinder haben. Ja, das war aber, ja gar keine Frage. Und dann hat er halt sich mit ihr auch schon mal unterhalten und sie hat gesagt, darf ich denn mal dahin? Ich habe gesagt, na klar kannst du dahin, ist gar kein Problem, ich... Aber Edith, ich gucke gerade auf meine Uhr, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Ja, wenn es diese Verbindung schon gibt zwischen deiner Tochter, die ist jetzt wie alt? Die wird jetzt 25. 25 und deinem ehemaligen Mann. Warum arrangierst du denn nicht mal ein Treffen oder fragst ihn, ob du... Ich habe da Angst davor irgendwie so. Das ist wie, also ich bin normalerweise eigentlich, Gott sei Dank, die überstandene Krankheit, Depression, habe ich gar nichts mehr. Ich bin voll im Berufsleben drin. Vielleicht wäre das für dich eine große Erleichterung, mit ihm zu sprechen. Vielleicht wäre es für ihn auch angenehm. Also ich denke es manchmal ja, weil ich sehe ihn ja schon mal von Weitem oder so. Und ich sehe auch, er ist also schon verbissen irgendwo. Ne? Ich meine, er wird natürlich sich denken, davon gehe ich aus, dass das der Hauptgrund war. Allerdings kann es auch sein, dass er in all den Jahren gegrübelt hat, ob es vielleicht noch andere Gründe gab. Und dieses könntest du ja richtigstellen und ihm vielleicht auch eine Erleichterung somit vermitteln. Ich würde da einfach über meinen Schatten springen und das... Also ich denke auch manchmal, dass ich auch einfach mal hingehe und fahre. Ich meine, vielleicht überfall ihn nicht direkt, sondern... Nein. Oder lass fragen über deine Tochter, dass man sich mal trifft. Aber wenn dich das über so viele Jahre so beschäftigt... Ja, tut mich auch. Dann, ich bin nie von losgekommen. Und du hast Respekt vor diesem Mann und das war eine gute Zeit, so wie du mir das geschildert hast. Finde ich, ihr seid so... erwachsene Menschen, da muss man dann auch die Courage haben und sagen, okay, das mache ich jetzt mal, jetzt unterhalte ich mich mit ihm mal. Wer weiß, vielleicht entsteht da ja ein durchaus netter, freundschaftlicher Kontakt demnächst. Ich halt irgendwie das Gefühl habe, ich meine, ich denke manchmal, ich sehe so viele Leute, die sterben, weil ich halt auch im Pflegeberuf tätig bin. Ja. Da denke ich manchmal, so viele Leute können nicht loslassen, weil einige Dinge eigentlich im Leben nicht bereinigt sind. Genau. Und das merkt man auch am Sterben. Genau, ja, da denke genau. Ich manchmal, Warum kannst du das nicht auch mal mit ihm mal besprechen und mal sagen? Dann hast du das irgendwie von der Seele. Edith, dann nimm es dir vor und mach es. Das ist der einzig richtige Rat, glaube ich, den man dir geben kann. Hm. Nimm es dir vor und zieh es durch in den nächsten Wochen oder wann, also zumindest in absehbarer Zeit. Ich denke, ich werde das auch tun, weil ich immer näher ranrücke. Ja. Also immer näher, mehr und sag, Mensch, mach's doch mal. Mach es. Geh doch mal, sprech doch mal. Ne? Liebe Edith, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich, alles gutes Gelingen. Ebenfalls, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das heißt heute in der Technik Mandy Pietschmann und Moritz Güldenring. Wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.